willkommen zur 33. Ausgabe von System Matters. Mit mir dabei ist der Matthias. Hallo. Und ich bin der Daniel. Der Patrick kann heute leider wieder nicht, der hat einfach zu viel zu tun, aber wir hoffen ihn natürlich dann im April wieder begrüßen zu dürfen. Ha, nimm das, Abwesenheitsstatistik. Ich glaube mal jetzt... Genau, du hattest ja bisher die Abwesenheitsstatistik angeführt, meine ich. Aus welchem Grund auch immer. Ja, das könnte an deiner Abwesenheit gelegen haben, aber gut. Werden wir sehen, was die Zukunft uns bringen wird. Gut, bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema beschäftigen, schauen wir doch mal, was wir in der letzten Zeit, also den letzten paar Tagen, weil wir wieder am Ende des Monats sind, so getrieben haben. Matthias, was gibt's Neues? Ja, es geht diesmal, ich glaube schon wieder, letztes Mal hatte ich über Final Fantasy erzählt, ne? Ja. Ja. Du hattest dich beschwert. Ich wollte gerade sagen, ich habe es nicht nur einfach so erzählt. Ich möchte mich deswegen, weil es schon wieder ein Videospiel ist, etwas kürzer fassen. Ich habe die Erweiterung von Dragon Age, und zwar Dragon Age Awakening, angetestet. Habe es auch noch nicht ganz durch. Bin aber schon relativ weit und muss sagen, es ist großartig. Also das Originalspiel ist ja schon wundervoll, aber bei der Erweiterung haben sie jetzt nochmal so Kleinigkeiten. Ich glaube, jeder Rollenspieler, der träumt nochmal davon, hier seine eigene Burg zu verwalten und so weiter, Recht zu sprechen, ne, wenn der Adel kommt und seine Dispute hat. Da sind großartige Sachen dabei, tolle Ideen. Es sind ein paar kleine Schwächen dabei. Zum Beispiel ist es völlig egal, was du als Charakter vorher gemacht hast. Du importierst nur einfach deinen Charakter und das Spiel geht dann, ne, im Gegensatz zu so einem großartigen Beispiel wie Mass Effect, man geht davon aus, dass du überhaupt lebst, dass treten auch die Leute, also nur irgendwie 2 oder 3 Leute treten aus dem alten Spiel überhaupt darin auf. Also da wird viel der Tiefe, wird leider komplett weggelassen. Das ist leider sehr tragisch. Und ich sag mal, viele beschweren sich darüber, dass es nur, das war so als Kritikpunkt, dass es nur 10 bis 12 Stunden geht. Oder sagen wir mal, 10 bis 15 ist schwer abzumessen dabei, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Also ich habe da sehr, sehr lange, ein bisschen lang Spaß daran. Aber das Problem ist ja, und da spucke ich dir dann in die Suppe. Da wollte ich ja jetzt gerade sagen hier. Das Problem ist ja der Preis, ne? Ja, darauf wollte ich. Ja, das kann ich absolut verstehen. 39 Euro geht, das geht nicht. Das ist ja Vollpreis fast schon. Also da muss ich sagen, ich meine, in jedem anderen Genre sind 10 Stunden völlig in Ordnung. Das ist das Traurige am Rollenspielgenre meiner Meinung nach. Naja, gut, es ist tragisch. Ja, aber wenn man so vorlegt, also ja, wie das lang, ist das, ne? Das ist das Problem. Ne? Ich meine, es ist großartig für Fans des Originals. Da, ich meine, die werden das sowieso schon alle haben. Ich glaube, da renne ich offene Türen ein. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ja, okay, der Preis ist wirklich, das ist meiner Meinung nach zu hoch. Da, ich meine, EA spuckt einem da wieder in die Suppe. Bin gespannt, ob die, wie die Verkaufszahlen das machen, ob die sich sowas leisten können. Aber naja, gut, da habe ich noch keine Information. Bislang, also ich find's toll, wenn man weiß, okay, es geht halt nur in Anführungszeichen 10 bis 12 Stunden, ist aber dafür großartig. Und es ist immer noch das Dragon Age Setting. Also, ja, ich kann es empfehlen, wenn einem das, ne, wenn man. Hast du mal darüber nachgedacht, dir das Rollenspiel da anzugucken? Also, das Setting soll ja nicht schlecht sein, ne? Also, dir hat das ja doch sehr gefallen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da muss ich sagen, ja, da führt mich jetzt eigentlich wenig zu, muss ich sagen. Ich habe aber auch keine Informationen bislang überhaupt darüber eingeholt. Müsste ich mal machen. Kennst du wenigstens irgendwelche Ansatzweise? Rezension darüber, ob das jetzt ein kompletter Schuss ins Ofen ist oder ob es gut sein soll. Also jetzt leider das nicht. Ich weiß nur, dass es in einer Pappbox ausgeliefert wird und ich finde Pappboxen toll. Okay, ja, bis zum nächsten Mal informiere ich mich gerne. Also wie gesagt, das Setting hat mich. Das Spiel war großartig. Man spannt da auch einen tollen Hintergrund auf. Ich meine, die Romane, okay, die habe ich auch nicht gelesen, aber sagen ja zumindest, dass man sich bemüht hat. Ja. Und ja, wenn es das Pen and Paper gibt, dann, ich sag mal, ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, habe ich nächstes Mal hier liegen, aber ich informiere mich zumindest mal, ob sich das eventuell lohnen könnte. Aber bislang bin ich ja immer noch von Warhammer eingenommen. Na, okay. Ja gut, dann mache ich mal weiter. Also ich habe heute 3 Bücher auf der Agenda und 2 habe ich gelesen und bei dem dritten bin ich dran. Fange ich an mit dem ersten, das ist von Yam Yang Norbu, und das ist Sherlock Holmes und das Mandala des Dalai Lama. Das ist eine dieser Sherlock-Holmes-Geschichten, die eben nicht von Sir Arthur Conan Doyle geschrieben wurde. Die Geschichte beschäftigt sich mit Sherlock Holmes' Reise durch Indien und Nepal bis hin zum bis hin nach Tibet. Wer hätte es gedacht? Es ist aber, es gibt eine Szene in Sherlock Holmes, und das müsste Sherlock Holmes und das leere Haus sein. Da gibt es also eine Szene, dass Sherlock Holmes tatsächlich nach seinem Tod berichtet, dass er eben in Indien gewandert sei und auch in Tibet war und mit dem Großlama gesprochen hat. Und ja, die Geschichte... nach seinem Tod? Jetzt komme ich gerade nicht... Ja, Sherlock Holmes stirbt auch an den Reichenbachfällen. Du musst auch Sherlock Holmes lesen. Ja, ich hab's hier immer noch liegen. Ich weiß, aber du musst es auch lesen. Du musst es nicht nur liegen lassen. Es lohnt sich, es ist wirklich gut. Okay, okay. Ja, jedenfalls, der Roman selbst ist ganz gut. Ich muss sagen, am Ende wird er doch fantastischer, als ich es vermutet habe. Und das Tibet-Kapitel ist, ja, das ist ein bisschen langweilig. Der Anfang in Indien ist wirklich sehr schön. Okay, nächstes Buch. Dann habe ich gelesen Neil Gaiman, Zerbrechliche Dinge. Im Moment habe ich wirklich viel Zeit dazu. Das wird sich im April ändern. Also die Kurzgeschichtensammlung von Neil Gaiman erschien im Klett-Cotta Verlag. Link ist unten auch zu dem anderen Buch. Mir ist aufgefallen, dass die deutschsprachige Ausgabe gegenüber der Originalausgabe nur zusammengestellt wurde. Das heißt, sämtliche Gedichte wurden gestrichen. Das finde ich sehr schade. Ja, tolle Geschichten waren unter anderem in dieser Anthologie aus Kurzgeschichten eine Studie in Smaragdgrün. Die kennt man aber schon, wenn man diese Geschichte Sherlock Holmes Schatten über Baker Street gelesen hat. Da war die nämlich als erste Geschichte drin. Auch sehr schön war, was war es denn noch? Oktober hat den Vorsitz. Das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Richtung Ray Bradbury. Also ist auch vielleicht so ein erster Lichtstrahl in Richtung Graveyard-Buch. Also geht auch um so einen Jungen, der in so einen Geist trifft und so weiter. Ist eine sehr nette Geschichte. Und ja, also ist eigentlich eine sehr schöne Anthologie. Wie man auf Partys Mädchen anspricht, war auch eine nette Geschichte. Die Mädchen da sind doch ein bisschen komisch. Aber das wird dann der Leser noch erfahren. Okay, letzte Kurzgeschichtenband, den ich hier noch habe, und da lese ich gerade dran. Das ist von Roald Dahl. Ein Doppelband, und zwar Küsschen, Küsschen und noch ein Küsschen. Das sind wirklich sehr schöne Kurzgeschichten, die ja so ein, nicht unbedingt Horror, aber eher so dem Makabrem und vielleicht so schwarzer Humor zugerechnet werden. Die erste Geschichte, da geht es um eine Wirtin, die und ein Junge sucht ein Zimmer, ein kostengünstiges Zimmer in so einer englischen Kleinstadt und kommt dann unter zu so einer Wirtin. Und diese Wirtin hat dann unter anderem einen ausgestopften Papagei und einen ausgestopften Hund dann da liegen vor dem Kamin. Und der sieht so lebendig aus, dieser Hund. Das ist eine ganz nette Geschichte, die dann auch mit einem schönen offenen Schluss endet. Und ja, doch eine sehr, sehr schöne Kurzgeschichtensammlung. Und es kostet 5 Euro. Also das sind 500 Seiten, meine ich, mit Kurzgeschichten, die wirklich sehr gut sind. Roald Dahl hat unter anderem auch den Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben. Also, nicht schlecht. Das hättest du vielleicht am Anfang sagen sollen, dann wäre ich nicht ausgestiegen. Ah, okay, schade. Es ist wirklich gut und ja, doch, die Geschichten sind toll. Unter anderem auch Gelee Royale, das kennt vielleicht der ein oder andere. Da geht es um einen jungen, ein Baby, das eben mit dem kostbaren Gelee Royale gefüttert wird und sich dann ein wenig verändert. Es ist sehr nett. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute. Und zwar haben wir uns beim letzten Rollenspielabend mit Schauermärchen beschäftigt. Das ist ein kurzes Rollenspiel von John Wick. Was sagtest du, 12 Seiten? 12 Seiten oder sowas, oder 14 Seiten ungefähr. Kann man für $2.50 bei DriveThruRPG runterladen. Ist sehr, sehr nett. Ist also ein Horrorspiel. Es ist nicht für das, Kinder geeignet. Das soll jetzt so als Rezension, muss das einfach langen. War sehr nett. Das lassen wir so stehen. War sehr nett. Das ist schon wirklich, ich fand das sehr gut. Das hat eigentlich auch gut geklappt bei uns. Aber wir wollen bei diesem Mal, wollen wir das in zwei Teile spalten. Wir machen, im ersten Teil erklären wir kurz das System und gehen so ganz wenig auf den Hintergrund ein. Und dann müssen alle Spieler abschalten. Denn dann kommen Hinweise. Müssen sie nicht. Müssen abschalten. Es muss keiner abschalten. Wer es noch spielen möchte und sich die Überraschung nicht verderben möchte, der sollte dann abschalten. So ist es. Aber nur von dem einen Abenteuer, oder? Es gibt nur das eine. Also? Es ist ein Setting, ein Abenteuer, das ist dann fertig. Das ist das ganze System. Das ist ein typisches One-Shot-Szenario, was man dann auch, das kauft man, das spielt man, das kann man dann in den Schrank stellen. Das System kann man aber auch für andere Sachen übernehmen, denke ich. Besonders umfangreich ist das System aber nicht. Okay, das war mir jetzt, das war mir jetzt schon so nicht bewusst, dass quasi in den, das heißt in den 14 Seiten, also in Anführungszeichen 14 Seiten, ist im Grunde da ist das Abenteuer schon drin verwurstet. Genau, richtig, ja. Das System nimmt, glaube ich, 2 oder 3 Seiten ein. Mehr ist es nicht. Ja. Also wir weisen dann gleich nochmal darauf hin, wenn es Zeit ist, wenn dann Spielleiterzeit ist sozusagen. Okay, kommen wir aber mal zum System. Also, wie gesagt, es ist ein Horror-Setting. Das heißt, wir haben ein System, was dem Horror dann sozusagen angepasst ist. Das heißt, es ist also nicht besonders regellastig. Tatsächlich gibt es nur 2 Fertigkeiten oder 2 Eigenschaften, nämlich Angst und Hoffnung. Und beide haben den Rang 2 am Anfang. Wenn ein Kind nun etwas tut, muss es immer mit Angst oder Hoffnung assoziiert sein. Moment, also wir müssen ja erstmal klären, dass es im Grunde, dass man sich darauf einigt, dass nur wichtige Würfe wichtige Aktionen überhaupt gewürfelt werden müssen. Genau. Ja, das Spiel geht erstmal davon aus, dass im Grunde sowas nur in Notsituationen überhaupt eigentlich zu einem Würfelwurf kommt. Und dann, jetzt kannst du wieder weitermachen, dann haben wir jetzt quasi je nach Rang haben wir so und so viel Würfel für eine Reaktion, die entweder auf Angst oder auf Hoffnung basiert, zur Verfügung. Ne? Genau, richtig. Also wenn ich Rang 2 habe im Bereich Angst, dann kann ich mit 2 Würfeln, 2 W6ern würfeln. Und bei einer 4, 5 habe ich einen Erfolg und bei einer 6 habe ich sogar 2 Erfolge. Genau. Und bei 1, 2, 3, da wird nichts abgezogen, dann ist einfach nichts. Genau. Dann gleichzeitig passiert etwas, man bekommt Punkte. Je öfter man Angst einsetzt, tatsächlich so oft, wie hoch der Rang ist, also wenn ich zweimal Angst eingesetzt habe und ich 2 Punkte habe, dann steigt mein Angstrang um 1 und mein Hoffnungsrang geht um 1 runter. Das heißt, dann habe ich anschließend Hoffnung 1 und Angst 3. Okay, das habe ich falsch gemacht. Ich habe immer 2 genommen. Nein, das stimmt nicht. Vielen Dank, das habe ich jetzt auch rausbekommen. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Ne? Also. Okay. Gleichzeitig hat der Spielleiter natürlich auch noch die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad festzulegen. Bei einem leichten Schwierigkeitsgrad würfelt er nur mit einem Würfel, bei einem mittleren Schwierigkeitsgrad sind es 2 Würfel und bei einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad sind es 4 Würfel. Oder auch 3 Würfel, je nachdem, wie man... Also 4 steht im Regelwerk, aber ich habe 3 benutzt, weil wir waren ja auch nur 2 Spieler. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. So, jetzt kommt im Grunde das Interessante. Diese Erfolge, die man erwürfelt, setzen jeweils einen Fakt in der Erzählung fest. Das Ganze ist also auch eher ein Erzählspiel. Und gemeinsam versucht man eben eine unheimliche Märchengeschichte oder eine unheimliche Kindergeschichte zu erzählen. Wir geben jetzt einfach mal ein Beispiel, um das etwas verständlicher zu machen. In dem Beispiel läuft Matthias als kleiner Junge eben davon, vor einem Schulaufschläger. So wie ich das früher regelmäßig gemacht habe. Genau. Und das Ganze sieht so aus, dass ich als Spielleiter mit einem Würfel, es ist also relativ einfach, diesem Schulaufschläger zu entkommen, ich würfel mit einem Würfel, habe auch einen Erfolg. Matthias läuft aus Angst weg, würfelt also mit seinen 2 W6ern, hat 2 Erfolge. So. Und jetzt lege ich als Spielleiter, weil ich ich habe weniger Erfolge und derjenige, der weniger Erfolge hat, legt den ersten Fakt fest. Ich sage, der Schulhofschläger erwischt Matthias. Er kriegt ihn am Kragen und schmeißt ihn auf den Boden. Das ist mein Fakt. Und an diesem Fakt kann auch nicht mehr gerüttelt werden. Der Schulhofschläger hat ihn erwischt. Der Matthias hat jetzt aber noch 2 Möglichkeiten, die Situation zu erweitern. Und wie das funktioniert, sehen wir jetzt. Das Problem ist ja, genau, ich muss sozusagen damit klarkommen, dass er mit seinem Erfolg mich jetzt hat. Aber ich kann ja beispielsweise sagen, dass er während der Schulbully mich runterwirft, er sich, sagen wir mal, den Arm bricht, weil er ungünstig mit mir hinunterfällt. Zum Beispiel. Jetzt wäre ich wieder dran mit einem Erfolg, aber du hast wenn ich ja noch einen hätte. Ich habe keinen. Darum kann der Matthias noch einen weiteren Fakt festlegen. So, und da seht ihr jetzt genau das Problem. Ich kann also, was heißt das Problem oder das Tolle? Ich muss jetzt quasi wieder improvisieren. Ja, was lasse ich ihn denn sonst machen? Ich kann ja vielleicht, was einem als erstes in den Kopf kommen würde, wäre natürlich, vielleicht lässt er mich dabei los. Aber das würde ja gegen den Fakt Nummer 1 sprechen, da ich dich ja erwischt habe. Genau. Das heißt, ich kann ihm die Sache nur schwerer machen. Ich kann sagen, dabei schnürt sich sein Schuh auf und er fällt hin, damit ich mir vielleicht leicht die Flucht, falls ich es schaffe, hinauszukommen, leichter machen kann. Oder du hättest sagen können, dass dein Schulbeschützer hinter dem Baum hervorlugt oder sowas. Der ist in der Nähe und hat das gesehen oder solche Dinge. Wir hatten noch ein anderes Beispiel, bei dem eines der Kinder über ein Dach springt. Das ist auch aus dem Szenario dann eben entnommen, also aus der Regelmechanik hier. Dort springt dann ein Kind über das Dach und Matthias hat jetzt einen Erfolg gewürfelt. Und ich als Spieler habe gesagt, ja, das Dach ist aber relativ weit auseinander und das ist dann schwerer, also habe ich zwei Würfel und Würfel an und ich habe zwei Erfolge. Jetzt würde der Matthias anfangen. Und ich sage natürlich als erstes mal, hey, Fakt, Daniel, ich habe den Sprung geschafft, ich bin drüben. Jetzt kann ich aber sagen, ja, du bist zwar drüben, aber du merkst, dass die Schindeln des Daches lose sind und du rutschst runter. Das wäre dann mein erster Erfolg. Mein zweiter Erfolg ist dann, du rutschst noch weiter runter und drohst vom Dach runterzufallen, kannst dich aber noch gerade an der Regenrinne festhalten. Und das ist dann mein zweiter Erfolg gewesen. Man verhandelt quasi über den Umstand, dass ich ja eigentlich drüben bin, aber in dem Fall hat Daniel ja auch sich sozusagen darum herum gewunden. Ich bin ja noch auf der anderen Seite des Daches, aber nun hänge ich sehr ungünstig an der Regenrinne. Von da an geht dann die Geschichte weiter. Also das ist im Grunde der Teil, der auch so ähnlich ist wie die Mechanik von Houses of the Blooded. Auch ein John Wick-Spiel, falls wir es nicht auch ein, haben. Genau, richtig. Da funktioniert die Mechanik relativ ähnlich. Da gab es dann das Beispiel, dass der Charakter auch über das Dach springt und dann sagt er aber, ich scheitere. Und er hat drei Erfolge gehabt und er sagt dann, mein erster Erfolg ist, ich scheitere, also ich schaffe es nicht, über das Dach zu springen. Ich stürze auf einen Balkon. Und dann sagt er mit seinem zweiten Erfolg, ich sehe, dass das Fenster geöffnet ist. Und mit seinem dritten Erfolg sagt er dann, und es ist meine Geliebte, die dort an dem Spiegel steht. Und so hat er sozusagen das Scheitern erzählerisch weitergebracht mithilfe dieser Erfolge. Und hat dann eben auch die Geschichte dann so variiert, dass dann dass die Geschichte dann eben so weitergeht und dass die anderen eben auch dann damit arbeiten müssen. Was dann wieder ganz interessant ist, weil jeder im Grunde ja seinen Senf dazu beitragen kann. Was natürlich erstmal wieder eine Umstellung für uns alte D&D-Veteranen ist, ne? Ja, bei jedem Wurf heißt das gleichzeitig, Erfolg heißt sozusagen auch, ich muss reagieren, sondern ich muss ja sogar, ne, dass man spinnt sich ja in dem Moment weiter. Das heißt, man wechselt sich ja ab. Das heißt, ich muss mit meinen Erfolgen genauso darauf reagieren. Ah, verdammt, vielleicht hätte ich jetzt noch einen gehabt, während er mich herunterrutschen lässt. Da habe ich gesagt, ja, aber glücklicherweise ist da unten hier von der Backstube noch eine Plane hier ein Vordach sozusagen gespannt, auf das ich fallen könnte und so weiter. Also, dass ich im Grunde mir jetzt das noch nicht mal besonders gut vorlegen kann, weil ich ja erst in dem Moment, wenn Daniel mit seinem Erfolg was dazu beiträgt, ich darauf direkt spontan reagieren muss. Und im Grunde funktioniert also so schon das ganze System. Also mehr ist da nicht hinter. Das heißt, die Regeln sind also wirklich sehr simpel gehalten. Sie erfordern viel Interaktion untereinander. Das Spiel selbst, würde ich sagen, ist auch nicht besonders lang. Also das kann man bequem an einem Spielabend durchspielen. Da kann ich nichts gegen sagen, ja. Bevor wir dann zu dem Spielleiterkapitel kommen, noch kurz. Es gibt auch sowas wie Trefferpunkte oder Lebenspunkte. Jedes Mal, wenn ein Kind getroffen wird, also wenn der Spielleiter einen seiner Erfolge dazu nutzt, um zu sagen, du bist verwundet, dann markieren die Spieler auf einem Blatt Papier eben eine Wunde. Und dann geht es dann darum, dass es das nächste Mal, wenn die Spieler eine Aktion durchführen, der Spielleiter einen weiteren Würfel bekommt, um eben den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Das wird dann natürlich wirklich sehr schwierig, wenn die Spieler viermal verwundet sind oder so weiter. Und dann, ja, irgendwann stirbt man dann natürlich dann auch. Wann man genau stirbt, habe ich aber in diesem Spiel nicht gefunden. Ich denke aber, dass man vier, wenn man vier Wunden hat, also die vier Fertigkeiten, die man eben insgesamt hat, dann wird man wohl tot sein. So stelle ich es mir zumindest vor. Das ist eine gute Hausregel, ja. Ich denke auch, ja. Jetzt sind wir im Grunde dabei, dass nun der Teil für den Spielleiter beginnt und wir warten einmal kurz, bis die Spieler sich verabschiedet haben. Ja. Wir hören uns dann in der, ja, im April wieder und wünschen schon mal allen Spielern frohe Ostern. Genau, frohe Ostern. Okay, alle Spieler sind weg. Das glaubst du selber nicht, wenn wir jetzt hier über das Spiel selbst herziehen oder es verbessern möchten. Ja, genau, das der Spiel ist nämlich schrecklich, das ist nämlich ganz schlimm. Nein, wir wollen jetzt ein bisschen mehr auf die Handlung eingehen und darauf eingehen, wie wir das auch gespielt haben. Denn das Problem ist nämlich, es gab ich habe keinen Spielbericht zu dem Spiel gefunden. Das Spiel lässt dich damit auch so ein bisschen alleine, denn es gibt nur einen netten Einführungstext, wie diese Stadt, in der die Kinder erwachen, gestaltet ist und dann Orte und Gebäude. Okay, worum geht es hier überhaupt in diesem Spiel? Es geht darum, dass die Kinder in einer Stadt gemacht aus Dampf, Rost und Öl aufwachen, ohne Erinnerung vorher an irgendwie was anderes und sie befinden sich in einem Waisenhaus und alles ist zerbrochen, alt und es tropft Wasser von der Decke und die Bettgitter sind rostig und es ist einfach ein ziemlich schauerlicher Ort. Und sie blicken dann rüber über eine Stadt, die mit zahllosen verwinkelten Gassen ausgestattet ist. Und gegenüber sieht man dann einen Wald und dort ragt dann ein Haus auf, was dann eben die Heimat ist von einem bösen Mann, der die Kinder dann jagt und in das Haus entführt. Das ist im Grunde der Start des Szenarios. Und da habe ich mir schon gedacht, wir machen erstmal ein bisschen Tutorial hier, wie in so einem Computerspiel. Das heißt, wir fangen damit an, diese Mechanik mit dem Würfeln, die ja doch ein bisschen befremdlich ist am Anfang, und mit diesem Erfolge festlegen und Fakten festlegen, die üben wir erstmal in einem kleinen Vorspiel, in so einem Präludium, und zwar auf dem Schulnachhauseweg. Und da kam dann eben auch dieser Schulhofschläger und hat dann die beiden Kinder, die Brüder waren, zufällig verprügeln wollen. Und so konnte man dann dieses Erfolge und Fakten festlegen ein wenig üben. Dann ging es im Grunde nach dem Abendessen dann ins Bett und dann wachte man in dieser Stadt auf. Und da war noch ein anderer Junge da, der hätte ihnen dann noch ein bisschen was erzählt, aber da kam dann schon dieser böse, der grinsende Mann. Ist der Junge wirklich da oder hast du den gemacht? Den hab ich mir gemacht, ja. Wobei, warte mal, ich glaube, da könnten sogar noch andere Kinder gewesen sein. Ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls ist es so, dass die Kinder wachen immer wieder in dieser Stadt auf und jedes Mal kommt dieser Mann und holt die dann eben in dieses Haus und ja, dort geschehen dann wirklich unaussprechliche Dinge. Also er kettet die Kinder dann unten an im Keller und tötet sie dann mit seinen Metzgerwerkzeugen, die er dann zu diesem Zweck mit so komischen Intarsien versehen hat. Es ist also wirklich kein Kinderspiel, muss man auch sagen. Jetzt ein paar Probleme, die wir hatten. Also der Plot ist, dass die Kinder den Mann besiegen müssen, um so wieder nach Hause zu kommen. Und was die Kinder nicht wissen. Was die Kinder nicht wissen, richtig. Ja, mit der Motivation hast du natürlich erstmal deine großen Probleme, weil du wachst in deinem Waisenhaus auf. Du weißt, in dem Fall, ja genau, hat das jetzt ja Daniel von uns schon bewerkstelligt. Der hat direkt den ersten NPC, dem wir begegnen, vom bösen Mann klauen lassen. Und genau. Das hat nicht ich gemacht. Das hat der Mitspieler gesagt, denn er hat seinen Wurf benutzt, den Erfolg, um zu sagen, ja, der böse Mann findet nicht mich, sondern er findet den anderen Jungen. Ganz tolle Szene war das, ja. Ganz toll. Und dann war für uns, ja, und dann, ich glaube, der hat uns aber irgendwie auch vorher schon stecken können, dass der böse Mann jede Nacht einholt. Ja, und, ich meine auch. Motivation war klar. Wir hatten nur ein Problem. Wie kommen wir denn jetzt hier überhaupt weg? Es gibt keine Lösung. Der Typ kann uns riechen, der kommt hierher, der kennt sich aus. Okay, wir gehen erstmal in die Stadt. Und also, ja, und dann hast du quasi zwei Spieler, die auf Erkundungstour gehen, in der Hoffnung, ein Versteck, ein Rückweg, Hunger plagt sie ebenfalls, genauso wie ihnen kalt ist und sie natürlich nur in der Nachtwäsche da stehen. Ja, das, die Sache ist, also wenn man sich die Stadt anschaut, die Stadt ist kaputt, keine Erwachsenen leben mehr hier, alles ist zerstört. Man sollte damit auch sehr viel spielen und die Kinder auch immer daran erinnern, dass ihre Füße immer kälter werden und dass es alles sehr unwirtlich ist, diese ganze Gegend. Dann habe ich mir überlegt, dass im Grunde der grinsende Mann dann eben in die Stadt kommt, um das nächste Kind zu holen. Und dann gab es dann sofort so eine Verfolgungsjagd. Ich denke, so ist es auch gedacht, das Spiel, dass man sozusagen genau, die Verfolgungsjagd ausspielt. Das war jetzt wieder dein Problem, denn offensichtlich hat das, also davon steht ja jetzt nichts drin, wie weiter, also ne, da ist es ja quasi keine Plotpunkte, die gereiht werden oder ähnliches, sondern du hast die Beschreibung der Stadt, du hast das Waisenhaus, du hast die Beschreibung des Mannes und gut ist, ne? Und genau. Jetzt weißt du quasi nicht, wie handelt der Mann eigentlich, ich meine, da wird aber bestimmt stehen, was er kann und wie er die Kinder jagt, oder nicht? Ja, es steht zumindest drin, dass er die Kinder am liebsten lebend fängt und sie dann ins Haus bringt. Das ist eine Geschichte. Zu dem Punkt mit der Motivation wäre noch eine Möglichkeit da, indem man einen der Charaktere entführt und dann sozusagen ihn einen neuen Charakter erschaffen lässt und man sieht dann den anderen Charakter zum Haus, wie der andere Charakter zum Haus gezerrt wird. Das passt besonders gut, wenn die Charaktere an sich schon irgendwie verwandt oder befreundet sind. Interessanterweise war ja in dem Fall, hat sich das ja schon direkt komplett unterschiedlich entwickelt, zumindest mit der Motivation her, während für Christian, unseren zweiten Spieler, sofort klar war, er will in dieses Haus rein, war ich als kleiner, ne, Außenseiter und schüchterner Bruder, war der Meinung, was, wir können doch nicht zu dem bösen alten Mann gehen. Und da müssen wir uns auf jeden Fall von fernhalten. Und erst im späteren Spielverlauf, wo ich dann gemerkt habe, auch als Spieler und als Junge, dass wir im Grunde hier nicht weiterkommen, weil der Typ uns erschnüffeln kann und uns hier überall jagen kann. Ja, wir müssen irgendwie einen etwas aggressiveren Ansatz fahren, um hier wieder wegzukommen. Ja, im Grunde genommen, wenn die Verfolgungsjagd sich in der Stadt abspielt und der Mann also aktiv wird, und das sollte er auch dann als Spielleiter, um sozusagen auch die Spannung zu erhöhen. Ich meine, und wie gesagt, das hängt ja davon ab, wie viel Zeit du den Spielern geben möchtest, sich in der Stadt nochmal umzusehen. Aber in dem Fall hatten wir jetzt, glaube ich, wir haben Bäcker, einen Laden haben Bäcker, wir durchsuchen Metzger, können. Bäcker, Metzger, Glasmacher meine ich, Kerzenzieher und so weiter. Kerzenzieher, genau. Und dann irgendwann hast du wahrscheinlich dann gesagt, so, jetzt ein guter Zeitpunkt, bevor ihr die Leute hier stagnieren und einfach nur sinnlos weiter die Stadt umgraben. Lassen wir mal den Mann erscheinen. Genau, man muss ein bisschen für Spannung dann sorgen. Das funktioniert dann auch ganz gut. Und die Kinder ziehen sich dann auch aus der Stadt zurück. Und dann gibt es eben, es gibt noch zwei Figuren, die Hinweise geben können. Die wurden von meinen Spielern jetzt nicht benutzt. Es gibt einmal den alten Friedhofswärter, der hier auch in dieser Stadt gestrandet ist. Und der kann erzählen, dass eben der Mann dann ihn jede Nacht ein Bündel bringt, wo dann wohl die Kinderleichen drin sind und so weiter. Der kann dann auch noch vielleicht ein bisschen mehr zur Motivation beitragen. Das zweite gibt es dann auch nochmal mit einer alten Frau, die in einer Waldhütte lebt. Das steht dann auch eben in den Texten drin und das kann dann auch nochmal helfen, die Spielercharaktere in einer gewissen Motivation zu bringen, ja, gerade die dann nach Hause kommt. Du hast das Problem gerade genannt. Wir sind nicht darauf angesprungen. Ja, warum nicht? Weil das gesamte Umfeld für uns komplett feindlich war. Ja, ich meine, das Spiel, ja, ich würde nicht sagen, sollte man den Spielern nicht wenigstens irgendwie die Chance geben, dass die merken, da ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was absolut Feindliches in der Hütte da, weil ansonsten, ja, für uns war die Sache klar, da ist Licht, da macht einer irgendwie die Türen zu. Außerdem sind da die Kinderleichen im Garten des, ne, also die Gräber sind im Garten von diesem, von dem Friedhofswärter, ja. Genau. Und da war uns, ja, für mich war erstmal klar, der gehört doch dazu. Der begräbt doch die Kinder. So, da war für mich überhaupt keine, da war für mich klar, hier halte ich mich fern. Bei der Hexe eigentlich ähnlich. Da muss ich sagen, nee, das finde ich, ja, ich meine, man kann sich jetzt darüber streiten, ja, es ist eben das Risiko, dass die Kinder, wenn die da nochmal Vertrauen schöpfen oder sich denen anvertrauen, dass die daraus was draus ziehen können. Aber so muss ich sagen, ist für mich erstmal das Offensichtliche für alle Spieler. Entschuldigung, ich spiele hier ein Kind gehe doch da nicht in das Hexenhaus, geschweige denn gehe ich zu dem Friedhofsgärtner, der die ganzen Opfer hier begraben hat. So viel verstehe ich ja noch. Sollte man zumindest als Spielleiter in Erinnerung behalten. Also ist jetzt die Frage, wenn ich darauf baue, dass die den Friedhofsgärtner ansprechen, dann würde ich jetzt sagen, also dann reicht das nicht. Dann muss ich den vielleicht irgendwie da auftreten lassen, vielleicht entdeckt er die selber und hat irgendwie, der muss irgendwas haben, dass er den auch also er muss erstmal vorantreten und den Spielern vielleicht klar machen, hey, mit dem könnt ihr über, könnt ihr reden. Ist durchaus, ja, wahrscheinlich das Beste, ja. Ja, also das ist jetzt meine, entweder will ich das, wenn ich den Spielern die Information, also die Chance geben möchte, mit den Informationen zuzukommen, dann mache ich das. Vielleicht weiß ich aber auch, hey, meine Spieler sind so neugierig, auf jeden Fall schauen die beim Friedhof gerne durchs Fenster und, aber ja, vielleicht hätten wir sogar, wären wir sogar so neugierig gewesen, aber ja, wahrscheinlich hätten wir dann einen Mann gesehen mit einer Schippe und Spaten und dann hätten wir gesagt, nee, wir hauen lieber ab. Muss man eben auf die Spieler anpassen, würde ich sagen. Aber bleiben wir nicht bei diesem kleinen, kleinen Aspekt. Genau. Es gibt nämlich, wir waren ja auch noch bei der Verfolgung, ne? Da können wir ja noch ein bisschen. Oder bei der Verfolgungsjagd sei noch gesagt, also jedes Gebäude hat im Grunde so Orte oder Gegenstände, die sich geradezu anbieten für diese Verfolgungsjagden. Sei es eben der alte Wachskessel, in dem man sich verstecken kann. Dann jedes Mal wird immer wieder diese Verzweiflung deutlich gemacht durch Werkzeuge, die nutzlos sind. Wie eben beispielsweise ein Messer, bei dem die Klinge fehlt. Oder ein Fleischerhaken, der stumpf ist und so weiter. Das sind alles so Dinge, die man ja immer wieder einflechten sollte, um diese depressive Stimmung dann aufrechtzuerhalten. Ansonsten zu der Verfolgungsjagd. Da lohnt es sich wirklich, also das kurz, prägnant, knapp zu machen, auch eben dann, um den Spannung und den Horroraspekt aufrechtzuerhalten. Ich meine, wir haben uns ja auch fairerweise, wir haben uns ja erst versteckt. Und das haben wir dann, ne, dann hat er uns aufgespürt und ja, dann sind wir mit einer mehr oder weniger heldenhaften Situation noch entkommen, die dann ein Spieler durch einen Erfolg hat, also der Christian in dem Falle, hat dann den Wachskessel auf den Bösewicht rollen lassen, um uns Zeit zu verschaffen, davon zu kommen. Und ja, und dann sind wir eben, dann ging das über Dächer und so weiter und in Hinterhöfe. Und dann wurden immer wieder Würfel und Erfolge ausgetauscht, um zu erzählen, wie wir davon kommen, beziehungsweise ne, ob wir überhaupt davon kommen. Ansonsten, ich würde jetzt schon zum Ende hinspringen. Ja, ich sag mal, dann können wir doch jetzt auf unseren Regel, ich meine, weil da taucht das jetzt das erste Mal auf, unser Regeldisput, was ist jetzt hier Angst und was ist Hoffnung? Genau, das ist im Grunde eine Krux bei dem Spiel. Man muss also wirklich darauf beharren, dass man, wenn man Angst würfelt, dann auch ängstlich handelt. Und auch wenn man Hoffnung hat, eben, ja, hoffnungsvoll handelt. Hoffnung bedeutet in dem Fall, sich für andere einsetzen, das Leben der anderen über das eigene Leben stellen, den bösen Mann ablenken und solche Dinge. Die Kategorien sind im Regelwerk nämlich nicht sehr klar gefasst, ne? Es bleibt bei Angst und Hoffnung und aus Angst oder Hoffnung handeln und damit war es das. Und, ja, es steht schon da, was, also im Grunde, was bedeutet. Also eben hier aus eigennützig handeln ist dann eben Angst und Hoffnung ist eben das Wohl anderer über das eigene Stellen. Ja, aber wir konnten dann direkt so, wir findigen Spieler konnten uns direkt wieder so Sachen basteln. Ja, ich habe so wenig Angstwürfel hier. Ich mache jetzt mal ich hoffe, dass die Türe aufgeht, damit ich von dem Mann davon kommen kann. Genau, so, solche Dinge gehen nicht. Das funktioniert nicht. Genauso könnte ich argumentieren. Nicht. Ja, ich hoffe ja, dass die Tür aufgeht, damit ich mein Bruder auch hier wegkommt. Aber im Grunde geht es ja dennoch um die eigene Haut. Also da muss man die Beispiele für Hoffnung wären dann wirklich, ich werfe mich in die Hände des Mannes, damit mein Bruder entkommt. Oder ich bleibe zurück, um ihm mehr Zeit zu verschaffen und so weiter. Ne? Also, oder genau, ich winke ihm, damit er, weil mein Bruder gerade im Schrank entdeckt wurde und damit er von ihm ablässt und er auf mich zukommt und so weiter. Das sind Sachen, ja genau, wie du gerade sagtest, für jemand anderen einsetzen. Hoffnung ist ja vielleicht Begriff, der leicht missverstanden werden kann. Es ist wirklich, das muss man wirklich am Anfang klar machen. Darum lohnt es sich also durchaus auch so ein kleines Präludium da zu spielen. Denn wir hatten später das Problem, dass wir, das wirkte ein bisschen beliebig, wie wir mit der Angst und Hoffnung umgegangen wären. Und deswegen war es dann auch nachher ganz interessant, wie sich dann, ja, mit wie viel Punkten und wie viel Rängen man noch in Angst oder Hoffnung hatte. Das hat dann nachher dazu geführt, dass wir, ich glaube, der Christian wäre fast einmal so weit, dass er irgendwie nur 4 Angstwürfel hatte und keinen Hoffnungswürfel mehr. Und eigentlich darauf besinnt war, ja, ich muss ja hier, ich kann ja im Grunde nur aus Angst handeln. Ich muss jetzt argumentieren, dass ich immer alles aus Angst mache. Nee, das Spiel, denke ich, oder da haben wir uns nachher darauf verständigt, will jetzt dass sein Charakter so furchtsam ist, dass ihm eigentlich nur noch Sachen aus Angst gelingen können. Also, er kann natürlich immer noch sagen, ja, ich versuche jetzt meinem Bruder zu helfen, aber ja, er ist eigentlich so furchtsam jetzt, dass er überhaupt keine Würfel würfen kann. Also das Ergebnis wäre katastrophal. Da ist nämlich auch die Frage, wenn wirklich der Fall eintritt, dass man keinen Hoffnungswürfel mehr hat, kann man dann überhaupt noch einen Akt der Hoffnung vollziehen? Also geht das noch? Musste ja. Und ansonsten kämst du ja nie wieder, weil du musst ja Ränge, also du musst ja wieder eine Hoffnung Aktion machen, um wieder einen Rang in Hoffnung zu bekommen, den du ja schon verloren hast. Also das ist die Frage. Da ist für mich keine Diskussion. Du musst den Leuten ja irgendwie, ansonsten, ja, du kannst argumentieren, ja, du bist jetzt so furchtsam, für dich ist das, ja, aber dann sagst du im Endeffekt, für dich ist das Abenteuer erledigt, du kannst nämlich jetzt nur noch selbst, also egoistisch handeln, weil du hast jetzt 4 Angstwürfel, du hast quasi deine Hoffnung verspielt, wenn du so möchtest. Ja, das kann auch so gemeint sein. Also es gibt keinen Hinweis. Ach so, zu heftig. Dann kommt immer der Mann und du handelst, du, ich sag mal, die Angstaktionen sind am Anfang schon stark im Fokus, weil du ja immer, du flüchtest ja immer vor dem. Das stimmt. Aber das kann trotzdem so gemeint sein. Schließlich ist es ja ein Horrorrollenspiel. Also da bin ich mir nicht sicher. Die Hoffnung als Ressource. Ja, zum Beispiel. Ja, das Problem ist, die Leute werden die Hoffnung dann sowieso schon nicht benutzen, weil sie ja wissen, mit der Angst habe ich einen größeren Würfelpool. Das ist ja clever gemacht. Die Motto, ja, ich habe hier die ganze Zeit auf Angst, ich bin immer nur weggerannt. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen Pool von 3 Würfeln, während wenn ich jetzt den Bruder rette, dann habe ich ja nur 1 zur Verfügung. Du, sorry Christian, ich muss weg. Ne? Da haben wir sofort gesagt, hey, das macht aber Sinn, dass das Spiel in die Richtung, also dass das Spiel so gespielt werden möchte. Aber ich finde, das Spiel muss sich aber dennoch offen lassen, immer zu sagen, ja, ich weiß, meine Erfolgsaussichten sehen bescheiden aus, aber ich möchte jetzt meinem Bruder zur Seite stehen. Daher, ich habe aber keinen Erfolg. Ja, ich bin mir da auch nicht sicher. Ich weiß es also, nicht. Also das ist im Grunde eine ungeklärte Frage, aber... Ja, okay, also da habt ihr jetzt... Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis, also... Da habt ihr jetzt aber schon zwei Ansätze, habt ihr ja schon mal, so wie wir das. Also ich glaube, also ich würde das nicht so machen, weil man das deswegen sozusagen die Hoffnung als endliche Ressource ansieht. Und ja, gut, ja, ich kann es verstehen, wenn man so macht, aller Stabilität, ne, Cthulhu. Aber ich muss sagen, nee, ich weiß nicht, finde ich unpassend. Muss man sich in dem Fall, ne, das ist ja vielleicht für die Spieler schwer nachzuvollziehen, für die Hörer schwer nachzuvollziehen, in dem Fall die Hoffnungswürfel ja ziemlich zügig los sein kann. Und dann ist am Anfang durch ein paar Mal weglaufen eigentlich schon alles verloren. Wie auch immer, vielleicht habe ich es auch überlesen. Es kann sein, dass das vielleicht irgendwo drin steht. Jetzt red dich raus, jetzt haben wir hier da minutenlang drüber. Aber ich hab's nicht gefunden. Okay. Also... War mir nicht klar. Es trat jedenfalls im Spiel auf und man soll sich natürlich dann Gedanken vorher drüber machen, weil man dann während des Spiels eben in eine lästige Pause kommt. Kommen wir dann zum Ende. Oder bei uns gab es keine Pausen, aber es wurde halt, man hatte selber das Gefühl, es wird hier beliebig, ob ich hier aus Angst oder aus Hoffnung jetzt agiere. Das stimmt, ja. Kommen wir zum Ende. Also, wir haben mit zwei Spieler waren es und da stellte sich heraus, dass der grinsende Mann am Ende zu stark ist. Der benutzt 8 Würfel für alles seine Aktionen. Das heißt, er hat eine Unmenge an Möglichkeiten, Erfolge zu haben und kann eben auch viele Fakten festsetzen. Das muss man anpassen, je nach Spielermenge. Das hat Meinung in nach. Dem das Falle, also, ja, das hat leider in uns wieder im Grunde den Gedanken der Willkürlichkeit ein bisschen bestätigt, weil das Gefühl, warte mal, der hat immer so viele Punkte. Also, und ich habe nachher gemerkt, der Daniel muss jetzt irgendwie die Aktionen hier und da welche einsetzen, obwohl, und in meinem Spielerhirn hatte ich die ganze Zeit festgemacht, warte mal, er hätte jetzt so und so viele Erfolge mehr als wir. Wir haben hier, ne, man hat ja teilweise dann für eine Aktion nicht mehr als einen Würfel und er hat 8 und dann kommt das manchmal hier zu 5, 6 Erfolgen bei ihm und man selber, ne, keinen. Und dann, warte mal, jetzt hat er 5 Erfolge, das heißt, er könnte jetzt im Grunde 5 Verwundungen, ja, hin, ne, vom, also, man hat direkt am Anfang, sozusagen, da gezweifelt, ja, der müsste mich doch jetzt eigentlich schon längst kaputt gemacht haben. Da muss man eben ein bisschen anpassen, finde ich. Aber ansonsten klappt das eigentlich. Ja, dann sei noch kurz was zur Musik und zur Atmosphäre an sich gesagt. Ach ja. Also wir haben, je weniger Licht, desto besser. Man muss auch nicht viele Würfel lesen dabei. Und ja, zur Musik, da lohnt sich natürlich ein Blick auf Pan's Labyrinth, der Soundtrack. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Musik-CD. Ich muss direkt dazu sagen, ich hatte Pan's Labyrinth an dem Vorabend noch gesehen, im Free TV. Und ja, was soll ich sagen, der Film hat bei mir funktioniert. Ja, ich bin, ich glaube im Kino, da kamen mir, glaube ich, fast die Tränen, wenn hier die Kleine am Ende stirbt. Und ja, dann die Stücke haben bei mir deswegen hervorragend funktioniert und kann ich wieder die Emotionen reflektieren, die ich dann auch beim Film hatte. Ich meine, klar, man hat es erkannt, ja, das ist eigentlich vielleicht eher unerwünscht. Dennoch muss ich sagen, ich habe mich dann darauf eingelassen. Also es hat toll funktioniert, hat mir Spaß gemacht. Da war dieser verzweifelte Charakter in einer komplett feindlichen Umgebung mit nur einem Strohhalm der Hoffnung. Ach, hat gut funktioniert. Also die Musik fand ich toll, doch. Auch wenn sie bewusst war. Also wenn ich bewusst gemerkt habe, oh, das ist Pan's Labyrinth. Hey, hast du gestern noch gesehen? Die zweite CD, die ich nennen möchte, ist von Nox Arcana und zwar müsste das Grim Tales sein. Ich habe das unten verlinkt. Die funktioniert auch wirklich gut. Das sind so düstere Märchenklänge, die eingängig sind, aber dennoch auch sich gut anpassen lassen, also an die jeweilige Situation. Klappt auch sehr gut. Habe ich gute Erfahrungen mit gehabt. Auch als wir schon mal das Grimm-Rollenspiel gespielt haben von Fantasy Flight Games. Wo ich leider nicht dabei war. Das stimmt. Aber ich habe im Nachhinein von, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, du oder Christian, dass Schauermärchen besser gewesen wäre oder besser funktioniert hätte als das Grimm-Rollenspiel. Nee, ich glaube, dem Christian hat das Werwolf-Cthulhu-Szenario nicht so gut gefallen wie das Schauermärchen-Ding. Schauermärchen hat ihm besser gefallen als Cthulhu. Ah, okay. Werwolf, ja. Wie auch immer, das war zumindest unsere Episode über Schauermärchen. Und ja, wir hoffen, dass wir uns dann im April wieder hören. Vielleicht hat jemand dann auch ein paar Spielerfahrungen mit seiner Gruppe für Schauermärchen. Ja, würde mich interessieren. Also ich habe bei einem flüchtigen Durchsuchen eben keine Hinweise gefunden auf einen Spielbericht von Schauermärchen. Also ich meine, unsere Kritik war jetzt massiv vielleicht, aber wir hatten... Nein, das ist ein sehr gutes wir Spiel. Hatten, also wir ganz alle toll. Fürchterlich viel Spaß. Also sowohl ja. Die Kinder dann darzustellen, war einerseits eine Herausforderung, hat aber, wie gesagt, mit Musik, mit der Bedrohung des Mannes hat wunderbar funktioniert. Also war toll. War auch schönes Rollenspiel möglich. Hat mir sehr gefallen. Also nur um das ganz zu sagen, toll, kann ich jeden ans Herz legen. $2.50 Drive-Thru-RPG. Kann man nicht viel falsch machen. Vielleicht für die Ostertage, wenn Zeit ist und sich die Gruppe dann trifft. Spieldauer wir haben circa 2,5 Stunden gespielt ungefähr. Länger war es nicht. Ja, wobei, wie gesagt, wir sind ja auch einigen Sachen ausgewichen. Ja, natürlich. Ne? Wir haben nicht. Ich denke aber zwei bis vier Stunden so ungefähr wird das dauern. Alles klar. Ja, dann frohe Ostertage und wir hören uns im April wieder. Ja, viel Spaß bei der Eiersuche. Jo. Okay, bis dahin. Tschüss.